Kundgabe 4459. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.10.1948. Schwerer Kampf und Leid vor dem Ende. Sicherste Hilfe, Gottes Wort. Ihr Kinder meiner Liebe, müsset noch eine kurze Zeit durchhalten, bis euch Erlösung wird aus der Form. Es ist ein schwerer Kampf, den ihr noch zu bestehen habt. Doch er wird nicht zu schwer sein für euch, weil ich euch ständig nahe bin und euch Unterstützung gewähre jederzeit. Doch um eurer selbst willen müsset ihr noch durch Leid gehen, auf das ihr geläutert seid und das letzte Gericht nicht mehr zu fürchten brauchet. Doch immer wieder gebe ich euch die Versicherung, dass ihr nur noch kurze Zeit auf dieser Erde weilet, dass ein jeder Tag noch ein Geschenk ist, an dem ihr viel gewinnen könnt, so ihr euch ergeben fügt in alles Schwere, was über euch kommt. Es geht vorüber, und ihr werdet dereinst voller Dankbarkeit zu mir aufschauen, der ich euch durch das Leid in den Grad versetzt habe, mich anschauen zu dürfen. Der ich durch das Leid eurer Seele zur schnelleren Reife verhelfe, weil die Zeit nur noch kurz ist bis zum Ende. Ihr seid alle meine Kinder, ich sehe wohl euer Leid, doch ich weiß auch um die Notwendigkeit dessen. Und so ist das Leid wieder nur Liebe zu euch, und ihr sollt es immer dankbar aus meiner Hand annehmen, denn nichts kommt über euch, was ich nicht weiß oder für euch als gut und segenbringend erachte. Doch verlassen von mir seid ihr niemals, auch wenn es den Anschein hat, als höre ich nicht euer Gebet. Jeder Ruf aus dem Herzen dringt an mein Ohr, und zur Hilfe bin ich stets bereit, nur ist sie euch nicht immer sofort erkennbar. Die Gnadengabe von oben, mein Wort, wird euch stets ein sicheres Hilfsmittel sein, so ihr euch schwach wähnet oder gänzlich verzagt seid. Wendet euch an mich im Gebet und nehmet dann die Antwort entgegen durch Aufnahme meines Wortes. Und euch wird ein Frieden überkommen und meine Kraft wird auf euch überströmen, so dass ihr alles zu tragen fähig seid, was ich über euch sende. Ihr brauchet nicht zu leiden, denn mein Wort ist vollwertiger Ausgleich für alles, was ihr entbehret, was euch mangelt und euch elend macht. Jedes Leid und jede Sorge schwindet, so ihr mein Wort leset und es in eure Herzen eindringen lasset. Denn mein Wort bin ich selbst. Und könnet ihr wirklich Leid empfinden, so ich in eurer Nähe bin? Beweiset euren Glauben und beherzigt meinen Rat. Lasset mich zu euch sprechen, und nichts wird euch berühren. Kein Leid wird euch drücken, so ihr in Verbindung tretet mit mir. Amen.